wie die Jagd. Leben im Tod in ewiger Schlacht und in Stahl am Blut gelagt. Gehüllte Leute von Wolf und Bär und Kraus, die Kriegsgewand. Ich bin live voraus, die Meer, weit hin durch das Land. Yeah.